Ich bin Bruno Wolf und seit 15 Jahren hier. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute muss es raus. Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Jeden Morgen fahr ich mit dem Fahrrad in Betrieb und schaffe mich und tue meine Pflicht. Und wer da glaubt, dass ich dann nur eine ruhige Kugel schieb, bei mir, da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin doch einer, der die Firma stützt und der sie hält, der nie auf krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Seit Wochen schon liegt meine Frau im Bett und hustet stark, und Kinder hab ich reichlich hier zu Haus. Früher machte sie noch nebenbei eine echte Mark, und mein Ältester trug morgens Zeitung aus. Seitdem der eine Braut hat, lebt er in der anderen Welt, und deshalb kommt es, dass mir heute jeder Groschen fehlt. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Ich will ja keine Schlösser bauen, nur eben, dass es reicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Der will auch mal in Urlaub fahren mit Kindern, Frau und Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in den Mund. Hey, hey, hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Wer Sorgen hat so viel wie ich, der trinkt doch mal ein Bier und kommt am Abend spät nach Haus. Und wenn man nicht viel Geld hat, dann sind schnell die Taschen leer, und deshalb ist bei mir der Ofen aus. Gerade darum hat sich meine Frau bestimmt auch so verkühlt. Aus diesem Grund bin ich jetzt hier, auch wenn sie nicht gefällt. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey, hey, ich brauch mehr Geld.